Deutschlandfunk, Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Jerry Garcia und Grateful Dead. Thank you. Das war ein Ausschnitt aus dem Grateful Dead Album Infrared Roses, erschienen 1991. Der Digital-Soundtüftler Bob Braylove hat für diese CD Teile aus den freien Space- und Drums-Improvisationen zusammengetragen und bearbeitet. 1990 war der Keyboarder Brand Midland gestorben. Pigpen, der Organist der ersten Besetzung, war schon 1973 gestorben und auch der Keyboarder Keith Godshoe starb früh. Die Geschichte der Grateful Dead ist also auch reich an Tragödien. Und dann war dann noch etwas. Ab Ende der 70er Jahre etwa hatten neben anderen Faktoren harte Drogen wie Kokain begonnen, die Chemie der Band zu verändern. Seit etwa Anfang der 80er Jahre spielte das Rauchen von Heroin eine große Rolle, zum Beispiel in Jerry Garcias Leben. Nicht durchgehend allerdings. Schlechte Ernährung und reichlich Zigaretten kamen hinzu. 1986 brach Jerry Garcia in seinem Haus bewusstlos zusammen. 4 Wochen lang lag er in einem Krankenhaus. Er überlebte das diabetische Koma und den Insulinschock. Das Gitarrenspielen musste er fast von Grund auf neu lernen. Unschätzbare Hilfe leistete ihm dabei sein Freund, der Keyboarder Merle Saunders. Und kurze Zeit später stand schon wieder die nächste Tournee mit den Grateful Dead an. Das gleiche Muster wiederholte sich bei anderen gesundheitlichen Krisen Jerry Garcias. Die Band verdiente ihr Geld bei Tourneen. Es gab sehr viele Angestellte des Wirtschaftsunternehmens Grateful Dead, die von dessen Lohnzahlungen abhängig waren. Dessen war sich Garcia natürlich bewusst. Und er machte nun einmal für sein Leben lang gern Musik. 1990 trat er zum Beispiel nicht nur mit Grateful Dead auf, sondern auch mit seiner eigenen Jerry Garcia Band. Killing me. Thank you. Jerry Garcia und Grateful Dead geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Jerry Garcia Band live 1990 mit Don't Let Go. Mit dabei unter anderem der John Kahn, der war schon 17 Jahre zuvor in der Band von Merle Saunders und Jerry Garcia der Bassist gewesen. Der Keyboarder der Jerry Garcia Band war 1990 Melvin Seals. Die Musik, die Jerry Garcia mit diesen Kollegen machte, ist offensichtlich kein Abklatsch der Dead. Gemeinsam haben die beiden Bands dann aber doch die Art, wie sie sich bei den langen Improvisationen immer weiter vom Song entfernen, um am Schluss dann doch wieder auf ihn zurückzukehren. Hier ist Jerry Garcia zusammen mit dem Mandolinenspieler David Grisman. Thank you. to the woods today. You're sure of a big surprise. If you go down to the woods today, you better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees, where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. 'Cause that's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them unawares, and see them picnic on their holiday. See them gaily gad about. They love to play and shout. They never have any cares. At 6 o'clock, their mommies and daddies will take them home to bed, because they're tired little teddy bears. Safer to stay at home. For every bear that ever there was will gather there together, because today's the day the teddy bears have their picnic. Today's the day the teddy bears have their picnic. Das war ein Ausschnitt aus einer Platte mit Kinderliedern, die David Grisman und Jerry Garcia 1993 veröffentlicht haben. Mindestens 3 weitere CDs sind in Zusammenarbeit von Jerry Garcia und David Grisman entstanden, allesamt Platten, die sehr hörenswert sind, mit Musik zwischen Bluegrass und Jazz. Die nächste Musik wurde von Bob Dylan geschrieben und am 18. März 1995 in Philadelphia gespielt. you're trying to be so quiet. Sydney Strand, though we're all doing our best to deny. And the winds hold a hair full of rain, tempted you to defy. Lights licking from the opposite wall. This room, the heat pipes just caught. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to tune it off. Just the weed and a lover so entwined. And these visions of Joanna come to my mind. When the ladies play, blind man's blood with the key chain. The all-night girls, they whisper of escapades out on the DJ. We can hear the night watching, click his flashlight, task himself if it's him or them, that's insane. All right, she's just in. She's delicate, seems like her name. She makes it so concise and so clear that Joanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. inside the museums. Infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. Mona Lisa must have had them highway blues. You could tell by the way she smiled. Love your boyfriend with a jelly face. Hang from the head of the moon. These visions of Joanna make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the callous who's pretending to care for you. Someone's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for you. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man? As she herself prepared for you. And Madonna, she still has not shown. See this empty cage down the road, where the cape of the stage once had flown. The villain now steps to the road, writes everything's been returned, which was old. On the back of the fisherman loads, while my conscience explodes. Skeleton keys in the rain. Visions of Joanna are all that remain. These visions of Joanna are now all. Knapp 2 Stunden mit Erinnerungen an Jerry Garcia und Grateful Dead gehen so langsam zu Ende. Das war gerade der Bob Dylan Song Visions of Joanna, wie ihn Grateful Dead am 18. März 1995 in Philadelphia gespielt haben. Nachzuhören auf der Doppel-CD Fallout from the Phil Zone. 5 Monate später gab es die Band nicht mehr. Jerry Garcia starb am 8. August 1995 an Herzversagen in einer Therapieklinik. Die hinterbliebenen Grateful Dead-Musiker standen erstmals wieder 2002 gemeinsam auf einer Bühne und geben bis heute weiterhin gemeinsame Konzerte, nicht mehr unter dem Namen Grateful Dead. Sie nennen sich heute schlicht Dead. Zum Schluss dieser 2-stündigen Soundcheck-Ausgabe zur Erinnerung an Jerry Garcia und Grateful Dead ein längerer Ausschnitt aus John Oswalds berühmter Collage aus unzähligen Versionen des Grateful Dead-Klassikers Dark Star. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Petra Kraus, dafür, dass Sie die Live-Doppel-LP von Merle Saunders und Jerry Garcia für diese Sendung zur Verfügung gestellt hat. Hier ist aber Dark Star in der Collage von John Oswald. Thank you. Thank you.